physical clients out. Is it for love, blood, and activation? Has got me more insane. Lost those amazes, mine all sliding. There has snitched to land and box and friend. Can't explain, no, that's why it's alone. Division for division. Sliding, slides alone. He loathes them. Why I don't atone. Forget their honor. Causing nights of motion. I find stay low. Forget their honor. And bodies finally. When that tells and seen and listen out. Es beginnt ein fester Marsch im ganzen Land. Die Ora ruft nationaler Widerstand. Die Menschen sind gestört. Die Erneuerung alter Macht steht nun bevor. Aus dem Willen politischer Soldaten steigt der alte Geist empor. Kein Vergeben den Verbrecher. Welche Unie kann aus der Erde bevor. Bestrafen sei das Urteil. Habt ihr das nun verloren? Die Order war der Spur nationaler Widerstand.